Deutschlandfunk, Journal am Vormittag. Heute mit dem Marktplatz am Mikrofon ist Philipp Banse. China hat 1,3 Milliarden Einwohner, Indien 1,2 Milliarden und dann kommt Facebook. 750 Millionen Menschen wohnen in dem mit Abstand größten sozialen Netzwerk der Welt, darunter knapp 20 Millionen Deutsche. Sie tauschen Fotos, knüpfen Kontakte, chatten mit ihren Enkelkindern, informieren sich. Gleichzeitig ist Facebook aber einer der kompliziertesten Webdienste, die wir kennen, dessen Mechanik nur wenige wirklich verstehen. Wer sieht also meine Fotos? Wie verhindere ich, dass 1600 Leute zur Party meiner Tochter auftauchen, zu der sie auf Facebook eingeladen hat? Was ist mit der Gesichtserkennung und den unheimlich treffenden Freundesvorschlägen, die mir das System macht? Was macht Facebook mit den ganzen Informationen, die wir ihm anvertrauen? Facebook, wie das freundliche Monster zu zähmen ist, wie man die Vorteile nutzt, ohne Reue. Das ist unser Thema heute im Marktplatz und meine Gäste sind hier im Studio. Falk Lücke, Technikjournalist aus Berlin. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Dann ist Philipp Roth angereist. Er ist Unternehmensberater und Blogger von allfacebook.de, einem Blog, das sich mit Facebook intensiv beschäftigt. Herzlich willkommen. Guten Tag. Und aus München ist zugeschaltet Nils Brüggen, Medienpädagoge am Institut für Medienpädagogik in München. Auch nach München herzlich willkommen. Ja, auch guten Morgen aus München. Und natürlich sind wie immer auch die Hörer und Hörerinnen aufgerufen, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen. Das geht wie immer über unser europaweit kostenfreies Hörertelefon unter der Nummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464. Wir haben auch noch ein Faxgerät, das lauscht unter der Nummer 00800 4464 4465 00800 4464 4465. Über E-Mail sind wir zu erreichen unter marktplatz@dradio.de und natürlich sind wir auch bei Facebook unter facebook.com/Deutschlandfunk. Alles finden Sie auch unter dradio.de. Fangen wir also mal an, Falk Lücke. Es gibt ja nicht nur Facebook, es gibt ja StudiVZ, Lokalisten, wer kennt wen, seit neuestem auch Google Plus, bald für alle auch zugänglich. Was ist das Besondere an Facebook? Also das Besondere an Facebook ist tatsächlich, dass es sich innerhalb der letzten gut 5 Jahre eigentlich eine Stellung erarbeitet hat, mit der kein anderes Social Network derzeit vergleichbar ist. Es hat wahnsinnig viele Nutzer, Sie hatten es eben schon gesagt, 750 Millionen Konten, wie viele davon aktiv sind, sind wahrscheinlich ein paar weniger, aber trotzdem ist es natürlich eine unglaubliche Menge. Man findet fast jeden, den man sich vorstellen kann, so von den jüngeren Menschen heutzutage auf dem ganzen Planeten eigentlich in Facebook und kann dort relativ einfach Inhalte mit diesen anderen Menschen austauschen. Das heißt zum Beispiel Fotos oder kurze Nachrichten. Philipp Roth von allfacebook.de. Wir werden ja heute hier ein bisschen auch über Stolperfallen reden, über Dinge, die schief gehen können und wie man sie vermeiden kann. Machen Sie doch mal uns so ein bisschen den Mund auf wässrig mit den Vorteilen, die Facebook bietet. Warum sollten wir überhaupt darüber nachdenken, uns bei Facebook anzumelden? Also das Schöne an Facebook ist einfach, dass sich da inzwischen weltweite Freundeskreise gebildet haben. Es bildet inzwischen auch sogar ganze Freundeskreise ab mit Adressbüchern. Das heißt, die Generation speichert keine E-Mail-Adressen mehr, schreibt sich Nachrichten über Facebook, kann sehr schnell einfach Events organisieren, Fotos teilen und das alles mit Freunden. Und man bleibt, obwohl man teilweise sehr weit distanziert ist, in einem gewissen Sinne relativ aktuell über die Freunde, die im Ausland sind oder natürlich auch die in der entsprechenden Stadt sind, wo ich gerade wohne. Nils Brüggen, Sie sind Medienpädagoge, beschäftigen sich mit der Frage, ja, wie Jugendliche vor allen Dingen das Facebook dann auch nutzen. Welche Gedanken sollten sich denn Menschen machen, bevor sie sich bei Facebook anmelden? Also wir haben ja gerade ganz viele positive Aspekte gehört, also gerade zur sozialen Vernetzung, zur Information oder Unterhaltung wird diese Plattform genutzt. Also sie ist irgendwie so eine Art Treffpunkt, aber so einen grundsätzlichen Unterschied zu Treffpunkten, wenn man sich irgendwie auf dem Marktplatz oder so trifft, ist bei der Plattform eben, dass es einerseits eine technische Plattform ist, wo es möglich ist, alle Informationen dort zu kopieren. Also sie sind für viele zugänglich, gegebenenfalls auch suchbar, oder? Eben, das ist der zweite Aspekt. Facebook ist ein kommerzielles Angebot. Dahinter steckt eine Firma, die eben die Daten, die da veröffentlicht werden, auch kommerziell auswertet. Und das sind grundsätzliche Unterschiede, was man sich bewusst machen muss, wenn man sich auf dieser Plattform bewegt und eben auch diese Vorteile nutzen will. Gut, dann gehen wir mal davon aus, wir haben uns dafür entschlossen, nicht völlig privat leben zu wollen, sondern zumindest einen Teil unseres Privatlebens mit einem mehr oder minder großen Kreis von Menschen zu teilen und melden uns bei Facebook an. Das geht natürlich bei facebook.com, Falk Lüke. Dann werde ich nach meinem Namen, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse gefragt. Das muss ich auch alles angeben. Also Facebook fragt auf jeden Fall nach einer E-Mail-Adresse, wohin Sie dann sozusagen eine Registrierungsbestätigung schicken können. Man muss sich dort einen Nutzernamen aussuchen und ansonsten halt noch ein Geburtsdatum angeben. Nach AGB ist man dann eigentlich verpflichtet, dass es auch das echte Geburtsdatum ist. Und es ist auch so eine kleine Hürde, weil unter 13-Jährige sollten bei Facebook nicht sein, sagt auch der Betreiber. Allerdings wird das natürlich durch nichts nachgeprüft. Und das ist der erste Schritt, wie man sich bei Facebook eigentlich anmeldet. Muss ich da meinen echten Namen nehmen, Philipp Roth? Also müssen tut man es nicht. Facebook verlangt es laut AGB schon. Aber es ist natürlich so, wenn man sich mit seinen Freundeskreisen vernetzt und man nimmt irgendeinen imaginären Namen, dann kann man nicht von den Freunden gefunden werden. Gut, dann melde ich mich also an, bekomme eine Bestätigungs-E-Mail, klicke da drauf und werde dann durch so einen kleinen Leitfaden geleitet, wo man als allererstes gefragt wird, ob man nicht weitere E-Mail-Konten hat, also konkret bei web.de, bei Hotmail oder bei einem anderen Anbieter. Muss ich das ausfüllen? Nein, das muss man natürlich nicht ausfüllen. Man kann diesen Service nutzen, allerdings würde ich eher davon abraten, ihn zu nutzen. Denn was dort passiert, ist eine Art Synchronisierung. Das heißt, Facebook kann auf die Art einmal das Adressbuch von dem jeweiligen E-Mail-Konto sich herunterladen, anschauen und bei sich selber duplizieren in gewisser Weise. Dort wird es in eine Datenbank geschrieben. Es wird nicht öffentlich zugänglich gemacht, sondern es verbleibt sozusagen dann bei Facebook. Damit wird so eine Art Schattennetzwerk angelegt, in dem dann klar ist, wenn jetzt jemand anders sich anmeldet, dann wird einem jemand, der diese Adresse schon mal irgendwo verwendet hat, als Freund vorgeschlagen, als möglicher Kontakt. So kommen also auch diese für viele etwas unheimlichen Freundesvorschläge zustande. Wenn man sich mit seinem echten Namen anmeldet und seiner E-Mail-Adresse, dann werden einem ganz viele Leute vorgeschlagen, die man tatsächlich auch alle kennt, und das liegt daran, dass die halt auch schon mal meine E-Mail-Adresse geschrieben haben. Genau, also es gibt tatsächlich so zwei Ebenen. Einmal ist das, was man bei Facebook als Nutzer tatsächlich sieht, und dann ist es einmal das, was Facebook im Hintergrund tatsächlich macht. Das, was im Hintergrund dort passiert, ist unglaublich komplex und unglaublich mächtig in gewisser Weise. Dort werden sehr, sehr viele Daten miteinander verknüpft. Dort werden halt eben so ein Schattennetzwerk wird dort angelegt, um die Beziehungen zwischen den verschiedenen Personen abzubilden, und daraus resultieren dann eben solche Dinge wie diese Freundesvorschläge. Darauf hat man selber als Nutzer allerdings herzlich wenig Zugriff. Dann, Nils Brüggen, werde ich noch aufgefordert, ein Profilbild hochzuladen. Ist das empfehlenswert? Pauschale Antworten dazu geben ist schwierig. Wie Herr Roth schon gesagt hatte, also wenn man von Freunden erkannt werden will, ist es natürlich immer eine Stütze. Manche Namen kommen mehrfach vor und dann ist es doch immer hilfreich, dann noch das Gesicht zu sehen. Gleichzeitig dient, also wie Falk Lüke gerade schon angesprochen hat, gibt es unheimlich viele Dinge, die ausgewertet werden. Sie hatten auch in der Anmoderation schon von der Gesichtserkennung gesprochen. Fotos, auf denen man erkennbar ist, werden von Facebook analysiert und diese Daten dann eben auch gespeichert. Das muss man sich bewusst sein, wenn man ein Profilfoto einstellt, auf dem man gut erkennbar ist, dass damit die biometrischen Daten an Facebook gehen. Falk Lücke, hebt die Hand. Genau, also eine ganz kleine Ergänzung dazu noch. Was man sich auf jeden Fall bewusst machen sollte, ist, dass das Profilbild eigentlich das einzige Datum ist, also die einzige Information ist, die zu einem selber gehört, die man auch nicht abschalten kann, dass sie für andere Facebook-Nutzer angezeigt wird. Also das, was man als Profilbild auswählt, das ist auf jeden Fall für alle im Netzwerk sichtbar, unabhängig davon, ob sie jetzt Freunde sind oder nicht. Und nicht nur im Netzwerk, sondern auch im Internet insgesamt, oder? Das ist wiederum eine Spezialgeschichte. Da kommt es immer ein bisschen noch auf die weiteren Einstellungen an, aber da gehen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf ein. Da kommen wir noch drauf zurück. Wo wir bei dieser Gesichtserkennung gerade sind, das hat ja auch vielen Angst gemacht. Das heißt, wenn ich ein Foto hochlade, Philipp Roth, dann wird das von Facebook analysiert. Und was passiert dann damit? Was Facebook intern damit macht, sie erstellen natürlich ein Profil von mir als Person, wie ich aussehe. Und wenn Freunde von mir Bilder hochladen, dann wird automatisch vorgeschlagen, wenn ich darauf abgebildet bin. Wichtig ist dabei nur, dass es nur bei Freunden passiert. Das heißt, ich kann nicht eine x-beliebige Person auf Facebook erkennen, nur weil sie Mitglied ist. Es funktioniert nur bei Freunden. Allerdings weiß Facebook natürlich, wie ich aussehe. Und hat die Daten dann intern gespeichert. Also wenn ich von Ihnen ein Foto hochlade und wir befreundet sind, dann wird mir vorgeschlagen, hier ist Philipp Roth auf dem Foto, willst du dir den nicht als solchen markieren auf dem Foto, damit es auch für andere sichtbar ist? Falk Lücke, kann man das abschalten? Das kann man nicht ganz abschalten. Was man abschalten kann, ist die Anzeige dieser Ergebnisse. Das heißt, dass den Freunden eben nicht gezeigt wird, dass man auf einem Foto vorhanden ist. Allerdings muss man auch sagen, Was dort technisch passiert, ist in erster Linie eine Analyse von Ähnlichkeitsmustern. Das heißt, man hat auf einem Bild, die meisten Menschen haben eine Nase, zwei Augen und einen Mund und eine Frisur mit einer gewissen Haarfarbe und dann wird sozusagen nach Ähnlichkeiten gesucht und je ähnlicher das ist, umso wahrscheinlicher ist es natürlich auch, dass es der gleiche Mensch ist. Es ist bekannt, dass zum Beispiel bei Zwillingen da bei Facebook manchmal Verwirrung auftritt, bei eineiigen Zwillingen zumindest, da die sich ja doch üblicherweise extrem ähnlich sehen. Oder natürlich auch bei Menschen viel Chaos entsteht mit dieser Gesichtserkennung, die eben nicht ein Bild von sich, sondern zum Beispiel von einem Objekt oder beispielsweise von einem Schauspieler oder einer Kunstfigur. Ich kenne da das Beispiel Alf. Wenn man so ein Profilbild benutzt, dann ist man plötzlich an sehr, sehr vielen Stellen im Internet zu finden, sozusagen, also innerhalb von Facebook. Also gehen wir davon aus, wir haben jetzt ein Profil erstellt, dann ist der erste Schritt, so würde ich das jedenfalls sehen, in diese Privatsphäre Einstellungen zu gehen oder in die Einstellungen. Man findet das dann rechts oben auf der Webseite, kann man in die Einstellungen gehen. Was sind da so die ersten Sachen, die man sich so anschauen muss? Philipp Roth vielleicht von allfacebook.de. Also generell, was Facebook da tut, ist, dass ziemlich viele Daten einfach öffentlich sichtbar sind. Alle meine Status-Updates, die schreibe, mein Profilbild, meine Interessen, sind alles Datum, von denen Facebook automatisch davon ausgeht, dass jeder auf Facebook die auch sehen darf. Das heißt, können wir kurz noch vervollständigen, also damit das dann auch klar ist. Also mit der Standardeinstellung für alle öffentlich sichtbar sind mein Status, also das, was ich so schreibe in Facebook, die Fotos, meine Beiträge, die Biografie, Lieblingszitate, Familie und Beziehung. Das sind Sachen, die jeder neue Nutzer, wenn er das nicht ändert, öffentlich für alle zur Verfügung stellt. Genau. Und das kann man aber ändern. Genau, das kann man zum einen sehr einfach ändern, indem man diese Standardeinstellung zum Beispiel generell nur auf Freunde spezifiziert. Dann können nur noch Freunde diese Elemente sehen. Und wie man selbst als Freund hinzufügt, darf man immer noch selber bestimmen. Und dann gibt es noch eine wesentlichere, komplexere Art und Weise, das zu machen. Das wäre dann mit Listen. Da kann man dann wirklich definieren, dass meine Beziehung nur unter meinen Familienmitgliedern sichtbar ist. Dann muss ich allerdings auch diese Listen anlegen und meine ganzen Kontakte zuordnen. Das heißt, ich muss definieren, diese Personen sind innerhalb meines Familienkreises, diese Personen sind private Kontakte, Freunde und dann gibt es vielleicht auch noch so ein paar geschäftliche Freunde, die dann diese Bilder vom Wochenende vielleicht doch nicht sehen sollten. Und das lässt sich dann relativ komplex und auch super genau einstellen. Das heißt also, das, was ich mit den Leuten teile, die nur in einer Liste sind, das bekommen auch wirklich nur die dann zu sehen. Das sollte tatsächlich der Fall sein. Tatsächlich muss man sagen, wir können es natürlich nicht ganz nachvollziehen. Also klar, aber das ist das Ziel dieser Listen und die sind auch dafür angelegt und entsprechend kann man wohl davon ausgehen, dass das tatsächlich grundsätzlich erst einmal so ist, sofern nicht jemand, der auf dieser Liste steht, wieder hingeht und diese Dinge dann wieder vervielfältigt, wogegen man sich grundsätzlich nicht wehren kann. Das heißt, man sollte nie ganz davon ausgehen, dass etwas total privat ist, auch dann, wenn ich es in einer Liste habe. Natürlich, diese Benutzereinstellungen sind sehr, sehr fein granular. Also es ist wirklich, da kann man wirklich in ganz tiefe Details gehen. Ich beispielsweise habe mein Geburtsdatum, was auch vielleicht gar nicht mein echtes ist, aber auf jeden Fall habe ich es so angezeigt, dass es nur für mich sichtbar ist. Das heißt, ich kann einzelne Informationen, die zum Beispiel jetzt wirklich eine Anforderung von Facebook waren, dass ich sie angeben musste, wie halt das Geburtsdatum, da kann ich hingehen und das sozusagen für niemanden außer mir selbst sichtbar machen. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz hilfreich, nur man braucht schon tatsächlich eine ganz schöne Weile, wenn man sich da ernsthaft drum kümmert, um diese Einstellung. Allerdings, es lohnt sich auch. Philipp Roth, hebt die Hand. Genau, also die einfachste Möglichkeit für Anfänger, die man so empfehlen kann, ist einfach alle Informationen nur für Freunde zugänglich zu machen. Und das ist dann auch wirklich nur ein Klick und dann ist es eingestellt. Das wäre so diese einfachste Option. Und alles andere, denke ich, da fühlt man sich dann rein nach ein paar Tagen innerhalb von Facebook, weil das dann doch sehr erschlagend ist. Eine Sache ist mir gestern nochmal aufgefallen, als ich mich mal so als frischer User angemeldet habe. Wenn man auf diese Privatsphäre-Einstellung geht, dann sieht man sehr schnell das, worüber wir jetzt geredet haben. Das ist sozusagen sehr schnell öffentlich. Aber unter dieser Liste gibt es noch drei weitere Punkte, auf die man auf jeden Fall auch klicken sollte. Und da gibt es diese Einstellung Informationen, die durch deine Freunde zugänglich sind. Nils Brüggen in München, können Sie erläutern, was es damit auf sich hat, warum das beachtenswert ist? Ich weiß nicht, vielleicht kann Philipp Roth an der Stelle besser über die Angebotsstruktur berichten. Auf jeden Fall, was wichtig ist, ist, dass eben Freunde auch immer Informationen über einen veröffentlichen können. Also, dass man selber in diesen Netzwerken nicht alleine nur bestimmt, was über einen selber erkennbar ist. Gerade wenn wir bei Fotos sind, ist es durchaus üblich unter Jugendlichen, dass Fotografien von gemeinsamen Aktionen auch veröffentlicht werden und somit dann auch Informationen über einen selber veröffentlicht werden, ohne dass man das selber preisgibt. Diese genaue Funktion, vielleicht kann da Philipp Roth noch was ergänzen. Genau, also man kann, es gibt in Facebook ganz viele lustige Spiele, Anwendungen, die alle die Daten nutzen, die man da zur Verfügung stellt, also mein Profilbild und auch die Profilbild von meinen Freunden, um da zum Beispiel ein Spiel abzubilden. Und dann erhält natürlich jemand über meinen Freund Zugriff auf meine Daten. Und da kann ich auch nochmal genau einstellen, dass diese Drittanbieter, die das machen, wirklich nur mein Profilbild bekommen und meinen Namen und viel mehr nicht. Also wenn ein Freund ein Spiel spielt und das bei sich im Profil installiert, dann bedeutet das, wenn ich das nicht ändere, diese Einstellung, dass diese Anwendung eines Drittanbieters, die mein Freund installiert, von mir Daten bekommt. Und um das zu regeln, was diese Anwendung, diese Drittanbieter bekommen, Spieleanbieter, Umfragen, was es da alles so gibt, muss ich auf diese Einstellung klicken. Genau, und das wäre halt tatsächlich auch eine Empfehlung, an der Stelle wirklich hinzugehen und das erstmal möglichst restriktiv zu setzen, denn tatsächlich, man hat zwar vielleicht viele gute Freunde, aber viele von denen nutzen dann vielleicht trotzdem auch mal so Sachen, wo man vielleicht nicht ganz mit einverstanden ist, und da sollte man einfach hingehen und sagen, möglichst wenig. Nils Brücken in München, wir haben jetzt so ein bisschen über die Einstellungen gesprochen, die zu treffen sind, die man da so einstellen kann. Was sind denn das für Prinzipien? Welche Gedanken muss ich mir so machen? Welche Strategien kann ich ableiten für mich, um ein bisschen auch eine Handhabung zu haben, was ich da wie einstelle? Worauf muss ich so achten? Also in Gesprächen mit Jugendlichen finden wir heraus, dass sich da durchaus Regeln unter Jugendlichen etablieren. Und was Falk Lüke vorhin angesprochen hat, dass er das Geburtsdatum nur für sich freigegeben hat, dazu hat ein Junge, mit dem wir gesprochen haben, gemeint, ja, was bringt es denn überhaupt, Informationen öffentlich zu geben, die nur für mich zugänglich sind? Also grundsätzlich bei Informationen ist es natürlich so, dass die, wenn sie auf diesem Netzwerk eingestellt werden, irgendwie einen kommunikativen Anreiz bieten sollen. Man will ja mit anderen in Austausch treten. Also das ist so eine Grunderwartung auch von anderen, interessante Dinge auch zu posten. Das ist so ein erster Aspekt. Wenn wir weiter darauf blicken, welche Überlegungen man sich machen sollte, findet man ganz schnell, dass eigentlich Werthaltungen oder auch Normen, die auch im alltäglichen Offline-Leben eine Rolle spielen, da mitgedacht werden sollen. So haben wir über Jugendliche darüber gesprochen, ob man in der Biografie zum Beispiel die eigene Religion angeben soll. Und da gibt es ganz unterschiedliche Einstellungen. Also es gibt einige, die sagen, ja, ich bin stolz darauf oder das ist ein wichtiger Aspekt von mir. Andere fürchten Diskriminierung, beispielsweise wenn sie angeben, dass sie Muslim sind, dass dann alle denken, sie seien Terroristen oder Fundamentalisten. Und somit spiegeln sich hier eigentlich Normen des sozialen Miteinanders auch auf Facebook wieder, die wir auch aus der Offline-Welt kennen. Wem gehören denn die Informationen, die ich poste, Falk Lücke vielleicht? Also die Informationen gehören natürlich tatsächlich erstmal mir. Das sind meine Informationen. Allerdings in den allgemeinen Geschäftsbedingungen gibt es einen ziemlich langen Passus, bei dem drin steht, dass man Facebook diese Daten unentgeltlich und ich glaube auch zeitlich unbegrenzt bis auf Widerruf und so weiter zur Verfügung stellt und dass Facebook diese dann auch wieder anderen zur Verfügung stellen darf. Das ist in erster Linie für eben diese Anwendungen gedacht, also Spiele und so weiter, allerdings auch für Werbung. Für Werbezwecke, die Refinanzierung von Facebook funktioniert ja über Werbung und das heißt, da gibt man eigentlich schon relativ viel ab an Hoheit darüber. Das betrifft nicht nur diese höchstpersönlichen Daten, wie zum Beispiel halt die politische Einstellung oder die Religion, sondern das betrifft natürlich dann vor allem auch alle Inhalte, die man dort hochlädt. Das ist ja einer der Punkte, der auch noch ganz spannend ist. Wenn ich dort zum Beispiel ein Bild hochlade oder ein Status-Update verfasse, also dort sage, was ich gerade tue, treibe, was mich interessiert, dann ist das auch etwas, da braucht man natürlich eine rechtliche Regelung für, allerdings ist die bei Facebook doch immer noch relativ weitgehend. Vielleicht auch noch eine kleine Ergänzung. Ja, ganz kurz bitte, weil wir kurz vor den Nachrichten sind. Nur, dass unter Informationen dort auch Handlungen gefasst werden. Also es wird auch durchaus ausgewertet, mit welchen Freunden ich am meisten interagiere und somit ein Freundesprofil erstellt wird, welche für mich wichtige Interaktionspartner sind. Also das sind auch Informationen, die ausgewertet werden. Wie Facebook zum Beispiel Werbung schaltet, mit welchen Informationen das geschieht, das können wir nach den Nachrichten diskutieren. Dann sind wir auch offen für Hörerfragen unter 00800 4464 4464 ist das Telefon. Telefon geschaltet. 00800 4464 4465. Da lauscht das Fax und gern nehmen wir auch Fragen, Anmerkungen entgegen per E-Mail unter marktplatz@dradio.de. Und ich habe hier auch die Facebook-Seite offen unter facebook.com/deutschlandfunk. Können Sie auch gerne Fragen und Anmerkungen abwerfen und ich werde es dann versuchen, hier einzubauen. Das ist der Marktplatz. Nach den Nachrichten geht es weiter mit dem Thema Facebook. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Deutschlandfunk. Am Mikrofon Philipp Banse, wie immer am Donnerstag mit dem Marktplatz. Das Thema heute ist Facebook ohne Reue nutzen, Vorteile nehmen, ohne in Fußfallen zu treten. Dazu habe ich hier im Studio Falk Lüke, er ist Technikjournalist aus Berlin. Philipp Roth berät Unternehmen in Sachen Facebook und bloggt unter allfacebook.de. Und aus München zugeschaltet ist der Medienpädagoge Nils Brüggen. Wie immer können Sie gerne Fragen, Anmerkungen an uns loswerden. Per Telefon geht das am besten über die kostenfreie, europaweit kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464, per Fax über 00800 4464 4465, per E-Mail an marktplatz@dradio.de oder natürlich über Facebook facebook.com/deutschlandfunk. Wir waren vor den Nachrichten nicht mehr ganz dazu gekommen, über Werbung zu reden, bevor wir dann über diese ganze Geschichte reden, wie man Freunde findet und auch wieder los wird. Philipp Roth, Facebook finanziert sich über Werbung. Wir werfen ziemlich viele Daten dort rein, Fotos, Geburtsdatum, wir haben es gehört, Religion. Was nutzt Facebook davon und wie? Also generell nutzt Facebook eigentlich fast alles für Werbung. Wenn man da die Analogie aus der Stadt nimmt und da ein Plakat aufhängt, kann man sich vorstellen, da läuft dann jeder vorbei. Und auf Facebook ist es eben nicht so. Da kann ich bestimmte Gruppen einfach ausschließen oder inkludieren. Das heißt, ich kann wirklich sagen, ich würde gern alle männlichen Nutzer auf Facebook zwischen 18 und 20 in Berlin bewerben und dann auch bestimmte Interessen hinterlegen, die Nutzer haben soll. Das heißt allerdings nicht, dass der Werber dann wirklich Klarnamen kriegt, also Philipp Roth ist an so und sowas interessiert, sondern er kriegt immer nur diese graue Masse, die er eingestellt hat, und er kann nie zurück recherchieren, wer denn genau der Nutzer war. Wir müssen jetzt mal ein bisschen über die Freunde, über das Freundemanagement reden. Das ist ja ein ganz wesentlicher Bestandteil. Nils Brüggen, wie finde ich denn Freunde auf Facebook, wenn ich jetzt neu angemeldet bin? Wie mache ich das? Also wir hatten ja eingangs schon mal formuliert, dass es auch Freundesvorschläge von einer Plattform gibt, wo ausgewertet wird, in welchen Adressbüchern von Freunden die eigene Adresse auftaucht, die werden einem vorgeschlagen. Das ist so einer Schritt von der Plattform. Dann ist natürlich ein weiterer Schritt, wenn man weiß, dass Freunde auf Facebook sind, dass man da sich anklingt und die Freundeslisten durchgeht und schaut, mit wem kenne ich denn da noch. Und da gibt es auch eine Funktion von der Plattform, die das unterstützt, indem gezeigt wird automatisch, wie viel gemeinsame Freunde man schon hat. Und da kann man dann meistens abschätzen, ob das tatsächlich die Person ist, zum Beispiel, gerade wenn es Namensdoppelungen gibt. Eine dritte Variante sind natürlich Freundschaftsanfragen, dass andere einen finden und eine Freundesanfrage stellen, auf die man dann reagieren muss. Und dazu haben wir auch einen ersten Hörer. Ich begrüße Herrn Martin aus Braunschweig. Willkommen erstmal in der Sendung. Sie haben gerade zu diesen Freundesanfragen auch eine Frage, glaube ich. Ja, und zwar, was mich wundert ist, dass ich von Facebook, weil ich da lange nicht drin war, ich werde einmal belästigt durch eine Ansprache durch Facebook auf meine normalen E-Mail-Adresse. Und ich wäre schon lange nicht mehr bei Facebook, und dann wäre auch eine Freundesanfrage, die wird mir angeboten durch Facebook über mein normales E-Mail-Konto. Und da wollte ich auch sagen, wer wagt es denn so in seinem größeren Bekanntenkreis, da Nein zu sagen? Okay. Denn das ist ja doch wäre ja eine persönliche Ablehnung. Also sage ich da Ja. Und dieser Freundeskreis verwässert sich immer mehr. Das wollte ich einmal sagen. Dann auch meine Suche, wenn ich Personen suche, wird es ja von Facebook auch schon im Hintergrund, nehme ich mal an, betrachtet, sich da in diesen Bekanntenkreis, sage ich mal, mit reingehöre. Und dann wird abgefragt, was dann die gemeinsame Schnittmenge ist zwischen unseren beiden Bekanntenkreisen, sage ich mal, meine und dessen ich suche. Ganz herzlichen Dank, Herr Frank. Das sind zwei sehr wichtige Aspekte, die Sie da ansprechen. Vielen Dank für Ihren Anruf. Bleiben wir mal zuerst bei der Frage. Ich bekomme also Freundesanfragen von Leuten, mit denen ich vielleicht nicht befreundet sein will. Falk Lücke, kann ich die ablehnen und was bekommt der Anfragende davon mit? Ich glaube, was Herr Martin da eben ansprach, war ein bisschen, dass die Geschichte, dass es doch etwas komplexer ist mit eben den Freunden, die man dort anspricht. Also er sagt, die Verwässerung seines Freundeskreises sozusagen, obwohl er ja eigentlich fast gar nicht auf der Plattform aktiv sei. Man bekommt immer wieder dann Anfragen von irgendwelchen Menschen oder auch von losen Bekannten, manchmal auch guten Freunden, und dann bekommt man so eine kleine Nachricht und dann heißt es, möchte man den als Freund haben oder möchte man den nicht als Freund haben, denjenigen. Und dann passiert erstmal gar nicht so wahnsinnig viel, solange man nichts gedrückt hat. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann es ignorieren. Das ist die eine Möglichkeit. Oder ich kann es akzeptieren. Allerdings, wenn ich es nur ignoriere, dann ist es trotzdem so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber das kann Philipp Roth im Zweifel noch korrekt ergänzen, dass der so lange erstmal noch mitlesen kann, bis ich wirklich gesagt habe, ich möchte das jetzt, also bis ich dann wirklich gesagt habe, ich möchte den wirklich nicht als Freund haben. So, und das ist ein bisschen versteckt und das ist ein bisschen unglücklich gelöst. Aber Philipp Roth, bekommt denn derjenige, den ich dann ablehne und sage, nein, ich will nicht mit dir befreundet sein, wie bekommt er das mit? Im ersten Schritt eigentlich gar nicht. Also wenn ich es wirklich sage, ich will den Nutzer nicht annehmen, das kenne ich gar nicht, ist nicht mein Freund, dann bekommt der Nutzer auch nie mit, dass ich ihn abgelehnt habe. Aber er merkt natürlich, wenn er mein Profil irgendwann später wieder anschaut, dass er diesen als Freund hinzufügen Button wieder sieht und dass er nicht bestätigt wurde. Aber er kriegt keine aktive Benachrichtigung darüber, dass ich ihn abgelehnt habe. Und er sieht einfach auch nicht die Sachen, die ich sozusagen nur für Freunde freigegeben habe. Das wird er dann auch merken. Nils Brücken aus München. Ja, genau. Und dieses Phänomen, dass der andere das nicht mitkriegt, das weiß der Nutzer nicht. Das kann man nicht nachvollziehen. Also das erklärt Facebook nicht, dass keine Nachricht kommt wie du bist nicht mein Freund. Weil das ist ja genau das, was Herr Martin besprochen hat, dass man das Gefühl hat, man würde dem anderen so eine Botschaft senden. Und da finden wir bei Jugendlichen, dass die ganz unterschiedliche Strategien haben. Einerseits dieses Annehmen und erstmal schauen, ob es vielleicht irgendwann stört. Das ist ja was Ähnliches, was Herr Martin beschrieben hat. Dann gibt es auch die Variante, dass die Freundschaftsanfrage erstmal angenommen wird und dann nochmal gelöscht, weil man damit gekriegt hat, dass beim Löschen, also beim Rauslöschen aus der Freundesliste keine Nachricht kommt. Oder eben die dritte Variante, die ich auch empfehlen würde, rückmelden, also auf die Anfrage reagieren und zum Beispiel rückmelden, ich will hier auf Facebook nur mit engen Freunden vernetzt sein, es geht hier um irgendwie einen Urlaub oder sowas und ich möchte den Kreis geschlossen halten. Und dann damit ist man transparent und lässt es nicht im Wagen. Die zweite Frage, die Herr Martin hatte, war diese Frage nach der Suche. Also ich suche nach bestimmten Leuten und dadurch weiß dann offensichtlich Facebook, ja, nach wen ich so kenne, nur aufgrund der Suche. Falk Lücke, was gibt's dazu zu sagen? Also tatsächlich hatten wir eben schon ganz kurz angesprochen, Facebook schneidet eigentlich fast alles mit, was ich auf dieser Plattform tue, wohin ich klicke, was ich eingebe, mit wem ich mir Nachrichten schreibe. Das wird alles letzten Endes irgendwo vermerkt. Das ist so, da gibt es keine Analogie im realen Leben zu, das gibt es einfach im normalen Leben nicht, dass wirklich jeder Tritt und jeder Schritt verfolgt wird und an der Stelle ist das so und Facebook speichert das dann halt in seinen Datenbanken offensichtlich ab und nutzt dies dann, um zum Beispiel dann Freunde vorzuschlagen oder um zum Beispiel auch die Mischung der eigenen neuen Nachrichten anzuzeigen. Das ist halt auch so etwas, wo halt hauptsächlich die Freunde angezeigt werden oder Nachrichten von den Freunden angezeigt werden, mit denen man häufig und viel interagiert. Und das kann man auch nicht abschalten. Das kann man tatsächlich doch abschalten, dass das gefiltert wird. Das ist aber auch eine wieder dieser versteckten Einstellungen. Und da muss man einfach mal, also in der Suchfunktion kann man einfach mal, beziehungsweise in die Hilfefunktion gehen und kann man das mal gucken, dass man sagt, alles von Freunden anzeigen, wie kann ich das wieder anschalten. Wir haben einen weiteren Anrufer in der Leitung. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Frank aus Karlsruhe. Ihre Frage bitte. Ja, ganz kurz in drei Abschnitte gegliedert. Erstmal muss ich ein ganz bisschen über meinen Background sagen. Ich bin kein Computerlaie, sondern habe mein erstes Computerprogramm mit 19 nach meinem Abitur 1967 geschrieben und seit der Zeit immer mit Computern gearbeitet. In Firmenzusammenhängen meiner eigenen Firma und so weiter. Gut, das dazu. Ich bin nicht Mitglied in Facebook. Ich muss sagen, eventuell noch nicht. Das hängt von anderen Sachen noch ab, wie die sich gestalten. Das zweite ist, es gibt ja eine Alternative, die aber leider erst in Entwicklung ist. Da will ich gar nichts drüber sagen. Einfach ins Studio geben, in die Runde. Diaspora, Open Source Facebook. Leider ist das völlig unterentwickelt und die 700 Millionen Menschen können sich ja bekanntlich nicht irren. Die müssen ja was Gutes dann gewählt haben. Ist notiert und Ihre Frage bitte? War natürlich bitte? Ironisch gemeint. Und drittens ist immer noch keine Frage, auch wieder eine Anregung. Es gibt ja, zu 90% sind die Facebook-Mitglieder sicherlich Einzelmenschen, die sich sozial vernetzen wollen. Aber es gibt eine ganz interessante Sache. Es gibt Rundfunksender, die Facebook-Einträge haben. Programme sogar, einzelne Programme. Es gibt Firmen und so weiter und so fort. Das finde ich eine sehr interessante Sache, wie sich das von Individuellen unterscheidet, also von zum Beispiel Freunde haben für ein Rundfunkprogramm und so weiter. Das würde ich Sie einfach bitten mal, weil das total unterrepräsentiert wird. Es wird immer von den einzelnen Facebook-Mitgliedern geredet, aber solche juristischen Personen in Anführungsstrichen, die sind auch Facebook-Mitglieder. Und also diese Open-Source-Sache und dann diese nicht personelle Facebook-Mitgliedschaft, die würde ich einfach Sie mal bitten, wenn Sie das noch schaffen, irgendwie reinzubringen. Machen wir umgehend, Herr Frank. Ganz herzlichen Dank okay. für Ihren Anruf. Ja, ganz wichtiges Thema sind eben Firmenwebseiten. Ich meine, der Deutschlandfunk ist auch präsent, facebook.com/deutschlandfunk. Da findet man eben Sendungen oder kann eben auch zu dieser Sendung Fragen stellen, aber es machen eben ganz viele Rundfunksenderfirmen. Man kann dann Fan werden von sowas. Wer möchte von Ihnen dazu was sagen? Philipp Roth vielleicht, der das ja auch beruflich macht, also Facebook-Marketing. Also im Prinzip unterscheidet man da zwischen einem privaten Profil und einem Unternehmensprofil. Und wenn man sich die beiden Varianten einmal anschaut, dann merkt man, dass die gar nicht so unterschiedlich sind. Also das Unternehmen hat, wie ich als Privatperson, auch ein Profilbild, hat eine Pinnwand, hat Infos über sich eingetragen. Das heißt, das Unternehmen tritt fast wie eine Privatperson auf, kann auch Meldungen posten, interessante Sachen hinweisen und kann so mit den Nutzern super einfach und direkt in Kontakt treten. Und das Schöne daran ist eben, weil die Hürde so gering ist, antworten auch wirklich viele der Fans sind es dann, weil man vom Unternehmen kein Freund wird, sondern nur Fan und das ist dann quasi eine einseitige Beziehung. Das sind diese sogenannten Social Plugins, das ist so ein bisschen die Überschrift davon. Dazu zählen auch diese Like-Buttons und was noch? Like-Buttons, Fan-Buttons auf so vielen Seiten, Falk Lücke. Ja, also tatsächlich ist es ja recht spannend, sozusagen man muss Fan werden und das ist für viele Nutzer sozusagen auch schon eine Hürde, weil im Deutschen ist halt das Wort Fan doch sehr, sehr eindeutig belegt als ich mag das jetzt auf jeden Fall sehr. Insgesamt ist Facebook von seiner Sprache her sehr, sehr positiv. Ich kann nichts nicht mögen, ich kann nur etwas mögen. Also jetzt ein Like-Button. Sagen, gefällt mir. Ich kann auch nur Fan werden und nicht sagen, ich finde eine Firma wirklich nicht gut. Das kann ich dort nicht machen. Das heißt, ich muss immer erstmal so tun, als ob ich etwas gut finde. Manche Firmen zum Beispiel haben dort dann eine Seite und ja, dann kommt es manchmal auch zu Konflikten, wenn zum Beispiel eben die Nutzer sagen, eure Produkte sind vielleicht doch nicht so gut und das ist so etwas, wo man sagen muss, viele Firmen sind in irgendeiner Form inzwischen da vertreten, aber nicht alle bekommen dort nur positive Kritik und das ist ganz spannend auch zu sehen, wie man damit umgeht. Was bekommen wir noch eine? Ja, Nils Brugger aus München, bitte. Eine Ergänzung, Herr Frank hat ja auch explizit Medienprogramme angesprochen, also Sender, die sich dort präsentieren und das ist was sehr Interessantes, was wir im JFF auch untersuchen. Inwiefern das Phänomen, das wir hier sehen, ist eben Medienkonvergenz, dass gerade Radiostationen auch im Internet präsent sind und auch in solchen Plattformen wie Facebook. Und das ist sehr interessant, dass gerade durch dieses Fansein deutlich wird, dass individualisierte Zugänge zu dem Medienmenü hier in diesen Plattformen sich auch weiter ausdifferenzieren, eben gerade geleitet nach Interessen und eben nicht mehr unbedingt durch die Programmstruktur. Also, dass man sich quasi zusammenklicken kann, von welchen Medien man benachrichtigt werden möchte über neue Inhalte. Genau. Philipp Roth, wenn man auf so einen Like-Button klickt oder auf einen Fan-Button, dann werden ja bestimmte Daten von mir, die in Facebook gespeichert sind, an diese Betreiber dieser Seite übermittelt. Welche sind das? Genau, also die Betreiber so einer Seite kann die Seite nachher auswerten. Er kann einsehen, wer Fan davon ist, allerdings nur von den letzten 500 Personen. Das heißt, die Klarnamen verschwinden irgendwann bei mehreren 10.000 Fans, sieht man dann auch nicht mehr, welche Personen wirklich Fan sind. Aber sie sehen natürlich demografische und geografische Merkmale. Und das sehen sie auch erst dann, sobald es anonymisierbar ist. Also sobald sie nicht ermitteln können, dass ich quasi der 26-Jährige bin, der der Fan ist, sondern sie sehen dann wirklich, es sind 10% zwischen 25 und 30 und die kommen aus München, die kommen aus Berlin und die haben so und so oft meine Beiträge angeklickt und sehen dann eben, wie gut das Ganze funktioniert oder wie gut eben auch nicht. Wir haben einen weiteren Anrufer. Ich begrüße Herrn Andreas Bade aus Hamburg. Sie haben eine Frage zu Spam. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Bade, hören Sie uns? Das scheint nicht so zu sein. Ich sehe hier nur die Notiz, dass Herr Bade eine Frage zu Viagra-Spam hat, also unerwünschte Nachrichten, die bei mir eingehen. Mhm. Ist das ein großes Problem? Tatsächlich ist das bei Facebook eher ein kleines Problem meiner Erfahrung nach, meines Wissens nach, denn tatsächlich ist so eine sehr, sehr geschlossene Plattform natürlich relativ gering Spam-anfällig erst einmal. Das hat natürlich immer viel damit zu tun, ob ich jeden und jedermann als Freund akzeptiere, also als Kontakt akzeptiere, dann ist man natürlich davor auch nicht gefeit, dass dort halt auch Menschen reinkommen und einem dann sozusagen wirklich Spam-Nachrichten schicken. Letzten Endes, Facebook bietet inzwischen auch so etwas an wie eine E-Mail-Adresse bei Facebook, die dann direkt in diesen Nachrichteneingang läuft. Und da muss man sagen, das ist natürlich sehr ähnlich jeder anderen E-Mail-Adresse. Das ist natürlich Spam-anfällig und da kann halt eben zum Beispiel so etwas wie der angesprochene Viagra-Spam zum Beispiel durchaus häufiger dann mal mit auftreten. Herr Köttgen aus Baden-Baden ist hoffentlich in der Leitung. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, ich grüße Sie. Meine Frage ist folgende. Wenn ich als Musikgruppe bzw. als Unternehmer mich repräsentieren möchte auf eBay, muss ich mich dann zuvor erst selber angemeldet haben und einen Account besitzen oder kann ich einfach als diese Musikgruppe einen Account eröffnen, ohne dabei aber jetzt unsere privaten Namen herzugeben? Ich vermute, Sie meinen nicht eBay, sondern Facebook. Wie komme ich denn auf eBay? Genau. Kennen wir ja auch beide. Genau, vielen Dank für Ihre Frage, Herr Köttgen. Und Philipp Roth von allfacebook.de wird das beantworten. Man kann mit einem Unternehmensaccount, nennt sich das dann, aktiv werden. Das Ganze birgt allerdings viele, ich nenne es mal, Gefahren und auch Probleme mit sich, weil Facebook sich schon darauf konzentriert, dass echte Menschen hinter so einem Unternehmen stehen, das heißt echte Profile. Und wenn man als Unternehmen auftritt und kein privates Profil im Hintergrund hat, dann gibt's einfach verschiedene Funktionen, die einem da nicht zur Verfügung stehen. Und wenn man als Unternehmen aktiv werden will, es gibt auf der Startseite einen Button dazu, Unternehmensseite erstellen, wenn man ohne privaten Account aktiv werden will. Hat allerdings, wie gesagt, bestimmte Nachteile. Ein wichtiger Aspekt ist ja auch noch, sind diese ganzen Apps, die man sich installieren kann. Spiele, Umfragen etc. Nils Brüggen, Medienpädagoge aus München, was legen Sie da den Hörern ans Herz? Also erstmal gibt es insofern eine große Frage, wer eigentlich hinter diesen Anwendungen steckt. Also häufig sind es, wie Sie sagten, Spiele oder eben auch solche Dinge wie Kalender, Geburtstagserinnerungskalender, solche scheinbar erstmal nützlichen Anwendungen, die aber auch immer auf Profildaten zugreifen und somit dann den Firmen, die dahinter stecken, diese Daten zur Verfügung stellen. In vielen Fällen weiß man eigentlich erstmal nicht, wer diese Firma dahinter ist. Insofern ist, denke ich, ein gesundes Misstrauen erstmal eine gute Startposition, um erstmal ein bisschen differenzierter ranzugehen. Also sich zu überlegen, brauche ich die wirklich? Und auch, wenn man sie nicht mehr verwendet, die Spiele zum Beispiel, wenn man jetzt länger fahren will, nicht mehr gespielt hat, dann auch wieder zu deinstallieren, weil die lesen natürlich immer weiter mit, auch wenn man mit diesem Spiel nicht mehr aktiv ist. Und da auch wieder der Hinweis, den wir vorhin schon hatten, man kann die Daten regulieren in den Privatsphäre-Einstellungen, die an solche Anbieter von Spielen, Umfragen etc. weitergegeben werden. Es gibt in der Regel allerdings auch immer Mindestdaten, die man weitergeben muss. Also man kann sehr gut regulieren, was andere, was Freunde sozusagen, was über Freunde weitergegeben wird, aber selber muss man meist doch ein Mindestmaß an Daten den Apps zur Verfügung stellen. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Herrn Küster aus München-Gladbach in der Leitung. Herzlich willkommen im Marktplatz. Herr Küster, können Sie uns hören? Sind Sie da? Ja, ich kann Sie hören. Können Sie mich auch hören? Ja, wir können Sie jetzt auch kurz hören. Ihre Frage bitte. Ja, das scheint nicht zu funktionieren. Dann machen wir mal weiter. Nils Brüggen, Sie haben sich viel mit Jugendlichen beschäftigt. Jetzt werden auch viele Eltern zuhören. Wie ist denn das für Eltern? Wie sollten Sie mit der Facebook-Nutzung beispielsweise auch Ihrer Kinder umgehen? Soll man sich mit seiner Tochter, mit seinem Sohn befreunden? Also wir wissen, dass es Familien gibt, bei denen Facebook im Doing Family, also im Familienleben, einfach eine Rolle spielt. Es können zum Beispiel so Gründe sein, dass die Eltern getrennt leben und die Kinder über Facebook eben mit beiden Elternteilen Kontakt halten können und das auch als wertvoll erachten. Das ist aber nicht in allen Familien so. Und es gibt Jugendliche, denen es auch wichtig ist, hier einen abgegrenzten Raum zu haben. Insofern sollte man jetzt nicht unbedingt als Elternteil gleich mal jetzt sich ein Facebook-Profil anlegen und eine Freundschaftsanfrage starten, sondern erstmal mit dem Kind sprechen. Wenn man sich Sorgen macht, gerade irgendwie in letzter Zeit waren ja diese Partys groß in der Presse auch, würde ich empfehlen, erstmal mit dem Kind zu sprechen, wie das Kind denn das einschätzen würde, gerade solche Phänomene. Und dann würde man, denke ich, relativ schnell zu einem konstruktiven Gespräch finden, wo dann eben die Frage ist, wie ist das in deinem Freundeskreis? Ist das da auch ein Thema? Oder eben auch andere Fragen, die einfach Eltern beschäftigen angesichts dieser Angebote. Zu diskutieren. Ich glaube, wir haben Herrn Küster aus München-Gladbach aus dem Nirvana retten können. Sind Sie wieder bei uns? Ja, ich bin wieder bei Ihnen. Oh, genau. Wunderbar, jetzt klingt Sie auch ganz hervorragend. Ihre Frage bitte. Ja, meine Frage ist folgende. Unter der Rubrik Personen, die du vielleicht kennst, erscheine oben rechts auf meiner Seite, also ich bin kein exzessiver Nutzer, sondern mache das nur gelegentlich, erscheinen oben rechts in der Seite Bilder und Namen von Personen, die ich tatsächlich auch kenne. Und zwar sind das zum größten Teil Kunden von mir. Also ich arbeite als Wirtschaftsberater und habe eine große Anzahl von Kunden, mit denen ich per E-Mail in Kontakt stehe, und zwar über meinen Outlook. Und eine Reihe von diesen Kunden erscheint tatsächlich mit ihren Facebook-Seiten oder mit dem Hinweis darauf, dass sie eine Seite haben, oben rechts in dieser Rubrik Personen, die du vielleicht kennst. Obwohl die mich gar nicht gesucht haben und ich sie auch nicht. Und ich habe gestern, das ist ganz der Zufall, deswegen rufe ich an, noch einen Kunden von mir gefragt, haben Sie irgendetwas getan, um mich zu finden? Er meinte nein. Und ich habe genau diesen Kunden vor einigen Tagen gefunden unter der Rubrik, also Personen, die du vielleicht kennst. Das ist mir nicht erklärlich und dem Kunden auch nicht erklärlich und den anderen auch nicht. Wie kann das sein, dass Facebook tatsächlich weiß, dass ich diese Personen kenne? Liegt das an den E-Mails, die ich denen schreibe? Das werden wir gleich klären. Vielen Dank, Herr Küster, für Ihren Anruf. Das ist eines dieser Facebook-Mysterien, das vielleicht uns helfen kann, Philipp Roth aufzuklären. Genau, das ist das, was wir am Anfang schon besprochen haben. Wenn man sich ein Profil anlegt, dann kann man eben sein Adressbuch synchronisieren mit Facebook und sehen, wer da vorhanden ist in dem Adressbuch. Und da ist es eben so, wenn die Kunden ihre E-Mail-Adresse in ihrem Adressbuch gespeichert haben und diese an Facebook übertragen, dann weiß Facebook nachher, dass die Verbindung zwischen den Kunden und ihnen eben da sind. Also es steht zu vermuten, dass Kunden von Herrn Küster eben ihr Kontakte mit Facebook synchronisiert haben, die E-Mail von Herrn Küster dort enthalten ist und Facebook so weiß, dass Kunde und Herr Küster in Beziehung stehen. Falk Lücke. Ganz kurze Ergänzung dazu. Das ist ja nicht die einzige Datenquelle dafür. Es muss nicht unbedingt diese E-Mail-Synchronisation sein, sondern es kann zum Beispiel auch die Synchronisation der Adressbücher des Mobiltelefons sein. Dazu kommen wir sicherlich auch gleich nochmal ganz kurz zu der Frage von mobiler Nutzung. Aber genau da ist eine sehr, sehr große Stolperfalle, dass man dort nicht aufpasst und an der Stelle dann aus Versehen eigentlich so sein komplettes Telefonbuch zum Beispiel mit synchronisiert. Auch die Telefonnummern werden an der Stelle ausgewertet. Das heißt, man kann natürlich auch auf Mobiltelefonen, Android-Telefonen, iPhone, aber auch beliebigen anderen, eine Facebook-App installieren. Genau. Wo ist da die Stolperfalle? Die Stolperfalle ist, wenn man dieses Programm zum ersten Mal einrichtet und dort nicht ganz genau hinguckt, was man dort anklickt, dann kann man doch sehr, sehr schnell aus Versehen da auf die Idee kommen, dass man doch mal sein Adressbuch des Telefons mit Facebook mal kurz teilt und dann guckt Facebook natürlich, welche Daten sind da drin, ordnet die einem selber auch zu und dann wird abgeglichen, ob die mit irgendwelchen anderen vorhandenen Daten übereinstimmen und entsprechend werden dann daraus zum Beispiel wieder diese Freundesvorschläge generiert und das reicht natürlich aus, wenn das zum Beispiel beim Herrn Küstner jetzt eben vielleicht 3 seiner Kunden gemacht hätten, dann wäre das tatsächlich schon sehr wahrscheinlich, dass dann eine große Übereinstimmung vorhanden ist, denn ich denke, sie werden ja eh in ähnlichen Zirkeln verkehren. Nach den Nachrichten geht's weiter mit Facebook und wie ich es nutze, ohne es zu bereuen. Sie können es natürlich auch weiterhin erreichen unter 00800 4464 4464 oder marktplatz@deradio.de per E-Mail oder facebook.com/deutschlandfunk. Ja, dann werden unsere Experten weiterhin versuchen, ihre Fragen zu beantworten. Es geht ja in erster Linie jetzt um Menschen, die vielleicht noch nicht auf Facebook sind oder gerne auf Facebook sein würden. Es ist eher ein bisschen eine kleine Anfängersendung, aber die ersten Fragen, denke ich, haben gezeigt, dass es da noch eine Menge zu klären gibt. Bleiben Sie uns erhalten. Um 11:05 geht's weiter im Deutschlandfunk mit dem Marktplatz zum Thema Facebook. Deutschlandfunk. Journal am Vormittag. Heute mit dem Thema Facebook, das freundliche Monster und wie man es sich zu Nutzen macht. Am Mikrofon immer noch Philipp Banse und immer noch im Studio sind meine Gäste Falk Lüke, der Technikjournalist aus Berlin, Philipp Roth, Unternehmensberater und Blogger unter allfacebook.de und aus München zugeschaltet ist Nils Brüggen, Medienpädagoge am dortigen Institut für Medienpädagogik. Wir haben kurz noch was richtig zu stellen. Unser Anrufer, den wir leider nicht hatten reinschalten können, Herrn Bade, hat Bedenken angemeldet, dass er nur mit Viagra in Verbindung gebracht wird. Das ist natürlich nicht der Fall. Er hat sich beklagt über Viagra-Spam, ein Problem, mit dem wir natürlich alle zu kämpfen haben. Wir haben weitere Hörerfragen, die eingehen unter 00800 4464 4464, 00800 4464 4464 oder per E-Mail unter marktplatz@dradio.de oder natürlich bei Facebook, facebook.com/deutschlandfunk, und die sammelt für uns Thomas Meinhardt, den ich jetzt in Köln begrüße. Ja, hallo. Viele, viele Anrufer und auch Hinweise darauf, dass es nicht nur Facebook gibt. Es gibt auch Alternativen. Willi Fickinger sagt, er betreibt eine Seite für Senioren, wo Senioren alte Bilder, Alben ablegen können, die man dann später immer wieder mal an einem PC aufrufen kann, auch anderen zeigen kann. Und er ist da sicherlich nicht der Einzige. Es gibt eben viele kleine, begrenzte Netzwerke. Welche aus der Runde sind die bekanntesten oder vielleicht auch besonders zu empfehlen, wenn man eben nicht bei Facebook sein möchte? Ja, Falk Lüke, ich meine, es gibt viele Alternativen, große und kleine. Sagen Sie mal was dazu. Also es gibt eine ganze Menge an Alternativen natürlich. Das sind teilweise regionale Netzwerke, das sind teilweise altersorientierte Netzwerke, es sind auch sind teilweise wirklich einfach nur technisch andere Netzwerke. Es gibt jetzt gerade letzte Woche gestartet oder seit letzter Woche eigentlich für mehr Leute zugänglich als vorher ist das sicherlich noch recht relevant werdende Google Plus. Das ist ein neues Social Network, was auch ein bisschen anders funktioniert. Dann gibt es natürlich diese ganzen klassischen, fast schon klassischen sozialen Netzwerke wie MeinVZ, StudiVZ, Wer kennt wen, Lokalisten und Feierabend.de zum Beispiel, auch für Ältere, oder also viele andere solche soziale Netzwerke gibt es, kleine Communities, und es gibt tatsächlich eine neue Bewegung sozusagen von sozialen Netzwerken, die sind aber noch sehr im Entstehen. Das sind die sogenannten föderierten oder halt dezentralen sozialen Netzwerke. Das ist zum Beispiel so etwas wie Diaspora, das ist ein sehr, sehr interessantes Projekt, was sehr, sehr vergleichbar ist, zum Beispiel mit eben Google Plus eigentlich so technisch betrachtet, nur mit dem Unterschied, dass es nicht zentral ist wie bei Facebook, wo halt alles zentral über deren Server abläuft, sondern dass es dezentral organisiert ist. Das heißt, es gibt viele einzelne kleine Server und die können sich dann wieder untereinander verbinden. Das heißt, es gibt nicht einen, der da die Hand drauf hält, sondern es gibt halt viele unterschiedliche. Und das kann zum Beispiel dann auch der Rechner zu Hause sein letzten Endes. Nils Brüggen in München, sind diese kleineren Netzwerke eigentlich attraktiv, weil es eben kleinere Gruppen sind und ein bisschen spezialisierter zugeschnitten sind, etwa auf Jugendliche, etwa auf Senioren? Also ich kann vor allem für Jugendliche sprechen, und in den Untersuchungen, die wir, oder Befragungen von Jugendlichen, die wir machen, finden wir immer wieder, dass tatsächlich diese regionalen kleinen Netzwerke für Jugendliche doch noch relevant sind. Sie haben eigentlich schon die Gründe genannt. Es sind regionale Bezüge, es sind Veranstaltungen, die dort auftauchen, die einfach für die Jugendlichen attraktiv sind. Bei einigen Plattformen ist es auch so, dass sie vielfältiger gestaltbar sind, was für Jugendliche wichtig ist, sich auch auszudrücken, zu zeigen, welche Vorlieben sie haben etc. Und bei Facebook wird es zwar über diese Likes immer ausgedrückt, auf vielen anderen Plattformen kann man das aber auch noch in der Gestaltung des eigenen Profils umsetzen. Das ist durchaus was für Jugendliche attraktiv ist. Und Thomas Meinhardt, ich glaube, wir haben weitere Fragen. Ja, und wir begrüßen zunächst noch in der Runde Herrn Beckert aus Gießen. Bitte, Herr Beckert, Ihre Anmerkung. Ja, ganz gut. Meine Anmerkung bezieht sich auf eine ganz spezielle Sache der sozialen Netzwerke, nämlich die Fotos. Und zwar meine Frage, wie sieht es mit den Rechten aus von Fotos, die man reinstellt in sein eigenes Profil? Und dann noch die andere Frage, wie kann man es verhindern, dass man selber auf Fotos verlinkt wird? Also diese Verlinkungsfunktion der Fotos. Danke, Herr Beckert. Wichtige Frage, Urheberrecht an eigenen Fotos und das Persönlichkeitsrecht bei den Fotos. Nils Brüggen aus München, möchten Sie dazu was sagen? Gerne, also da sind gleich eine ganze Reihe von Fragen betroffen. Auf der Plattform wird auch abgesichert, wenn man Fotos hochlädt, dass man zustimmen muss, dass man die Rechte an diesen Fotos hat. Was heißt es denn dann, Rechte? Also man muss einerseits bei Fotos bedenken, Urheberrechte haben Sie angesprochen, hat man das Foto denn selber gemacht? Und dann gibt es Persönlichkeitsrechte, die mit Fotos verbunden sein können, denn es gibt grundsätzlich das Recht an einem eigenen Bild. Das heißt, ich darf nicht einfach Fotos von anderen hochladen. Das können, also theoretisch muss ich eigentlich jeden Freund fragen oder alle Freunde, die auf einem Bild abgebildet sind, bevor ich ein Foto beispielsweise von einem gemeinsamen Ausflug hochlade. Wenn wir jetzt gerade wieder fragen oder schauen. Kurze Zwischenfrage, egal wie viel das dann sehen, also ob das öffentlich ist für Freunde von Freunden oder für Freunde, ich müsste theoretisch eigentlich fragen. An vielen Stellen gibt es rechtliche Grauzonen. Aber ich würde eher sagen, man muss fragen, weil man mit dem Hochladen Facebook ja auch weitere Nutzungsrechte einräumt und damit es eigentlich nicht nur im Freundeskreis geteilt wird, sondern potenziell einer größeren Öffentlichkeit oder eben noch weiteren. Und Urheberrecht habe ich dann, wenn ich das Foto selber gemacht habe? Dann hat man Urheberrecht und eben das Recht am eigenen Bild, also die Persönlichkeitsrechte, die mit einer Aufnahme noch betroffen werden, oder sein können, die muss man auf jeden Fall klären mit anderen. Wenn wir dazu schauen, was Jugendliche dazu sagen, dann sagen die, ja, ich kann das doch gar nicht. Ich kann doch gar nicht bei allen Fotos, die ich hochlade, jeweils immer die Freunde davor fragen. Das ist eigentlich gar nicht möglich, dann kann ich die Plattform gleich gar nicht nutzen. Sprich, sie verzichten eigentlich darauf, andere zu fragen, was dazu führt, dass andere Jugendliche wiederum sagen, ja, eigentlich muss man die ganze Zeit immer mit kontrollieren, ob man irgendwo auftaucht in Fotoalben von Freunden. Und sozusagen dadurch entsteht sowas, was wir Kontrollspirale bezeichnen, wovor dann wiederum, das ist auch wieder eine interessante Entwicklung, dass einige Jugendliche sagen, ja, eigentlich kann ich da gar nicht mithalten. Also ich muss eigentlich sozusagen die Kontrolle abgeben oder kann das nicht garantieren, dass ich weiß, was über mich im Internet verfügbar ist. Falk Lücke, jetzt gibt es ja bei diesen Fotos die Möglichkeit zu markieren. Also wenn ich ein Foto von einem Ausflug hochlade, dann kann ich, wenn wir beide auf dem Ausflug waren, Sie markieren und sagen, hier, das ist Falk Lücke. Sie werden dann benachrichtigt. Wie funktioniert das? Was können Sie da als Betroffener machen? Als Betroffener kann man in dem Fall sozusagen diese Markierung entfernen. Es ist leider nicht so, wie es eigentlich sein sollte, dass man nur eine Benachrichtigung bekommt, dass man dort markiert wurde und diese Markierung danach erst sichtbar wäre. Nein, es ist so, dass man erst sichtbar ist und dann diese Markierung wieder entfernen muss. Und das ist natürlich extrem nervig im Alltag, insbesondere dann, wenn man häufig auf Fotos markiert wird, dann sollte man gegebenenfalls schlicht und einfach auch den sozialen Weg gehen und den entsprechenden Freund mal ansprechen und dem sagen, unterlass das bitte. Man kann es auch in den Einstellungen einstellen, dass man nicht markiert werden möchte? Man kann in den Einstellungen da ein paar Sachen verändern, so ganz, ganz, ganz unterbinden kann man es trotzdem nicht. Thomas Meinert, ich glaube, wir haben weitere Fragen. Ja, und ich zitiere zunächst Brigitte Eile aus Cuxhaven. Sie sagt, in der DDR wurden Stasi-Akten über Leute angelegt. Auf Facebook legen die Leute nunmehr sich selber an. Herr Grovers aus Köln sagt, er hat damit kein Problem. Er hat Vertrauen zu Facebook. Was sollen die Leute schon mit seinen Daten groß anfangen? Und er ist dankbar für die kostenlose Nutzung. Und ja, so ganz kostenlos ist es zwar nur für den Benutzer, andere profitieren davon. Und dazu hat Herr Wegener eine Frage. Er ruft uns unterwegs an. Herr Wegener, bitteschön. Ja, schönen guten Tag. Ja, ich sehe es auch sehr kritisch bei Facebook, dass eben sehr viele Daten dort auch gesammelt werden. Die Profile von vielen Nutzern werden ja verwendet. Und nicht ohne Grund hat Facebook heute diesen Börsenwert, wie es zurzeit ist. Und gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, mal nachzulesen, wer alles bei Facebook-Daten kauft? Gibt es da eine Chance, einfach mal zu überprüfen, wohin meine Daten gehen? Danke, wichtige Frage, Herr Wegener. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Falk Lücke hebt die Hand. Ja, also tatsächlich muss man da ganz bisschen mit einem Missverständnis aufräumen, denn Sie haben gerade gesagt, wer Daten kauft. Tatsächlich ist es so, zumindest nach Auskunft von Facebook, wir können es natürlich alle nicht nachvollziehen, aber Sie wären wahrscheinlich auch ziemlich dumm, wenn Sie das so machen würden, dass Sie die Daten nicht verkaufen in dem Sinne. Was Sie verkaufen, also beziehungsweise anbieten, ist, dass andere diese Daten nutzen können. Und nutzen heißt in dem Fall tatsächlich, dass man über Programmierschnittstellen und Ähnliches, also relativ komplexe technische Systeme, bestimmte Aspekte dieser Daten nutzen kann, zum Beispiel um dann Werbung zu schalten oder um halt eben ein Spiel auf Facebook anzubieten und darin wieder Werbung zu schalten und damit wieder Geld zu verdienen und so weiter. Das ist aber jetzt schon etwas sehr, sehr anderes als beispielsweise, was eben davor kam, dieser Stasi-Vergleich. Das ist anders zu betrachten. Das heißt nicht unbedingt, dass es besser oder schlechter ist. Das möchte ich gar nicht werten an der Stelle, sondern ich möchte nur sagen, es ist etwas anderes und da sollte man vielleicht auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen an der Stelle. Es geht dabei primär um Geld verdienen und eben halt nicht um die Überwachung und eine politische Unterdrückung. Wer glaube ich, ein Gefühl dafür kriegen will, wie das mit dieser Werbung funktioniert, der kann zu folgender Adresse gehen. Das ist ads.facebook.com, also Ads wie Anton Dora Siegfried, Werbung auf Englisch, ads.facebook.com. Und da mal so spaßeshalber, ohne das dann abzuschließen, eine Anzeige zu schalten. Und da kann man dann ziemlich genau ein Gefühl dafür kriegen, was Facebook einem da anbietet für Gruppen. Thomas Meinert. Ja, eine Hörerin aus Karlsruhe möchte wissen, ob es Sinn macht, eine Selbsthilfegruppe auf Facebook vorzustellen. Ja, vielleicht Nils Brüggen aus München, Medienpädagoge, Selbsthilfegruppe auf Facebook. Ist das eine gute Idee? Kann man da die Gruppenfunktion für nutzen? Ist das geschlossen? Es ist immer eine Frage, welche Daten man auch hier wieder anvertrauen will, also Facebook anvertrauen will. Also ist es auf jeden Fall ein guter Weg, um Informationen zu verbreiten. Allerdings kommt es natürlich immer darauf an, was für eine Selbsthilfegruppe es ist. Also ich würde dringend davon abraten, zum Beispiel Informationen über den Gesundheitszustand oder Krankheitsbefunde öffentlich quasi auch Facebook anzuvertrauen, weil man weiß nicht, wer das noch auswerten würde. Und da müssen die Daten gar nicht verkauft werden, sondern das könnte eben ein Feature sein, um Personen direkt anzusprechen. Ich würde denken, sowas wäre auf jeden Fall womit ich vorsichtig umgehen würde und eben auch man reflektieren sollte, wenn man jetzt zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe zu bestimmten Problemen gründet und da dann eben sich Leute mit vernetzen, wird natürlich auch eine Aussage über diese Menschen getroffen. Und die Daten, über die hat man selber keine, auch als Gruppengründer keine Verfügbarkeit mehr, wer das auch auswerten kann. Falk Lücke, Technikjournalist, bitte. Ganz kurz einfach nur, da muss man halt unglaublich fein aufpassen mit den Einstellungen und da muss man unglaublich gut aufpassen, dass man den Leuten auch gleich vermittelt, was man zum Beispiel mit so einer Fanpage an der Stelle machen möchte. Denn anonyme Alkoholiker gefällt mir, das ist schon ziemlich irritierend für eine dritte Person. Das wäre etwas, wo man sehr, sehr aufpassen muss. Das heißt, man sollte auf jeden Fall in die Gruppe, mit einer Selbsthilfegruppe, mit der man eigentlich arbeitet, vorher sprechen, fragen, ob das mit den für die Leute eigentlich in Ordnung ist und natürlich auch Regeln für die Nutzung dieser Seite dann gemeinsam entwerfen, sodass es eben niemandem auf die Füße fällt. Denn dieser Klick auf den Fan-Button oder Gefällt-mir-Button, der taucht natürlich dann auch bei meinen Freunden auf. Das sehen Richtig, die dann natürlich. Genau. Thomas Meinert, haben wir weitere Fragen? Ja, kann man sich probeweise anmelden, ohne groß Spuren bei Facebook oder im Netz zu hinterlassen? Philipp Roth von allfacebook.de, geht also das? Man kann sich natürlich probeweise anmelden, ist natürlich aber so, wenn man sich einmal angemeldet hat, dann hat Facebook die Daten und man kann den Account auch wieder löschen. An der Stelle ist es allerdings ein bisschen irritierend, weil Facebook nur sehr, sehr versteckt anbietet, den Account komplett zu löschen, sondern sie bewerben irgendwie die Funktion eher, den Account zu deaktivieren. Da muss man eigentlich dann ganz klar sagen, wenn ein Account deaktiviert ist bei Facebook, dann sind alle Daten, die da waren, sind dann immer noch da. Und man muss wirklich in die Hilfe und dann nach Account löschen suchen. Und dann findet man das letzte Formular, wo man sich auch wirklich löschen kann. Also das ist ein ganz guter Hinweis. In die Hilfe gehen, auf die Hilfe klicken, oben in das Suchfeld eingeben, Account löschen. Dann findet man das auch. Dann wird man aber, glaube ich, 35 Mal gefragt, ob man das wirklich löschen will und alle seine Freunde verlassen will, ob man das wirklich löschen will. Und wenn man sich da dann durchklickt, dann ist es auch wirklich gelöscht, ja? Ja, nachvollziehen. Ne? Also soweit es Facebook löschen kann, ist auch wirklich alles gelöscht. Wenn man allerdings Spiele benutzt hat oder sowas, dann sind die Daten ja bei anderen Anbietern oder wenn ein Freund irgendwas auch wieder gepostet hat, dann wandert das durch Freundeskreise und dann kann Facebook irgendwann gar nicht mehr selbst zu 100% garantieren, dass die Daten, die man da eingegeben hat, wirklich überall aus dem Internet verschwunden sind. Weitere Fragen, Thomas Meinert, bitte. Ja, wir werden die Anleitung zum Löschen dann sicherlich auch auf unsere Seite stellen im Netz www.dradio.de, denn da kamen ganz, ganz viele Fragen noch dazu. Ich höre viel die Programme des Deutschlandradios, Deutschlandfunk, habe eine echte Papierzeitung und mein Browser hat als Startseite eine Tageszeitung. Dennoch habe ich über den Tsunami in Japan ganz schnell über Facebook erfahren, sagt Peter Bayer. Und er sieht darin einen wesentlichen Vorteil. Er sagt, er vergleicht es mit einem Trichter. Alle seine Freunde posten Sachen, die für ihn interessant sind. Und er bekommt sozusagen so eine Vorsortierung, nicht von der Kulturredaktion einer überregionalen Zeitung, sondern von den Freunden. Und das beeindruckt ihn doch schon sehr. Und da hat er große Freude dran. Aber es kann natürlich auch in die falsche Richtung gehen. Wie kann man das verhindern? Falsche Richtung, ja, Falk Lücke. Also tatsächlich ist es natürlich so, dass einem die Freunde einen sehr, sehr ausgewählten Kreis an Themen und Interessen präsentieren. Es ist halt so, wenn man sich über seine Freunde ausschließlich anfängt zu informieren, dann hat man wahrscheinlich irgendwann nicht nur einen sehr hübschen Filter, sondern auch in gewisser Weise eine Art Tunnelblick. Wenn ich mich nur noch mit den Menschen unterhalte, mit denen ich mich auch sonst unterhalte, dann kann das irgendwann sehr, sehr einengend werden. Muss natürlich trotzdem nicht passieren. Es kommt natürlich darauf an, wie vielfältig die jeweiligen Freunde sind. Allerdings hat ja auch nicht jeder ein Interesse an allen Themen gleichzeitig, das muss man auch sagen. Und natürlich ist es ein großer Unterschied gegenüber klassischen Medien, wo eine Redaktion auswählt, was wem wie präsentiert wird. Da ist vieles zufällig dran und natürlich funktioniert das, das hatten wir vorhin ja auch schon mal ganz kurz angesprochen, auch sehr stark als Verteiler. Inzwischen gibt es einige Nachrichtenseiten zum Beispiel, wo ein sehr großer Anteil der Nutzer zum Beispiel einfach von Facebook oder Twitter oder ähnlichen Seiten kommt. Nils Brüggen, Medienpädagoge aus München, diese Nachrichtenkonfiguration und Konfektionierung, die beschäftigt Sie wahrscheinlich auch. Ja, auf jeden Fall. Wir führen da gerade auch ein neues Forschungsprojekt dazu durch oder ein aktuelles Forschungsprojekt dazu durch, wie Jugendliche hier als einerseits Produzent von Informationen oder eben auch als Akteur in der Weitergabe von Informationen aktiv sind oder sich einbringen. Denn ja, die zentralen Dinge wurden eigentlich schon gesagt, dass eben Freunde so ein zentraler Filter werden, einen auf relevante Aspekte hinweisen, aber eben gegebenenfalls dadurch auch so eine Comfortzone entsteht. Also Comfortzone eben das, was einen interessiert, damit beschäftigt man sich, alle anderen Dinge werden ausgeblendet. Thomas Meinert, weitere Fragen. Ja, bitte. Zu dem Begriff Freunde, Frau Walles und auch Herr Gänze sagen, das sind doch eigentlich gar keine richtigen Freunde. Ich möchte Freunde persönlich kennenlernen oder wie Herr Gänze sagt, ich habe 30 echte Freunde, da brauche ich nicht noch 500 andere, das ist eh vertane Zeit. Wird der Begriff Freunde, der ja im Deutschen doch Freundschaft etwas ganz Enges bedeutet, wird der dadurch diskreditiert oder kommt das aus der Übersetzung, aus dem englischen Friends? Nils Brüggen, Medienpädagoge in München. Ich denke, hier kann man ganz gut anknüpfen. Also Jugendliche bezeichnen die auch nicht unbedingt als Freunde. Sie sagen zwar Freunde, aber sie unterscheiden zum Beispiel auch ganz klar zwischen echten Freunden und Facebook-Freunden. Also dass es da noch eine Differenzierung gibt. Aber gerade wenn wir es anknüpfen an die Informationen, je mehr Kontakte ich habe in unterschiedliche Kreise, desto eher bekomme ich eben auch relevante Informationen. Und da schließt sich das dann doch wieder sinnvoll aneinander, mit verschiedenen Personenkreisen vernetzt zu sein über die Plattform, um eben verschiedene Informationen zu erhalten, Hinweise auf unterschiedliche Aspekte. Falk Lücke, auch noch eine Anmerkung zu den Freunden. Genau, also bei den Freunden, da zeigt sich das ja gerade in den vergangenen Wochen in der Diskussion doch sehr, sehr deutlich. Nicht alles, was man dort als Freunde hat auf Facebook, sind auch wirkliche Freunde sozusagen, sondern wirklich nur Kontakte. Gerade bei diesen sogenannten Facebook-Partys hat sich das halt sehr, sehr gut gezeigt. Das Thema ist ja auch nicht ganz unwichtig, Events auf Facebook. Man kann halt eine Veranstaltung anlegen und dann ist die Voreinstellung leider, dass es erstmal für alle sichtbar ist. Das müsste man eigentlich einschränken auf nur die eigenen Freunde. Und dann kann sich's auch nicht weiter verbreiten, wie es halt in diesen bedauerlichen Fällen halt tatsächlich passiert ist. Wo dann halt, das für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, wo dann eben 1.500 Leute zu einer privaten Party erschienen sind. Zur Geburtstagsparty eines jungen Mädchens, was definitiv nicht ihr Ziel war. Sie wusste einfach nicht so ganz genau, was sie dort tut. Und es war halt einfach so, dass Facebook da als Voreinstellung halt die öffentliche Variante hat. Aber genau da unterscheiden sich halt sozusagen diese Facebook-Freunde von den realen Freunden. Tatsächlich wäre das Wort Kontakte doch deutlich angemessener. Thomas Meinert, bitte. Eine Grundschullehrerin aus Berlin, Frau Schmidt, sagt, ich habe in der Klasse zu 70% Schüler, die schon ein Facebook-Profil haben, obwohl sie in der Grundschule ja noch gerade mal so in Berlin bis 13, 14 Jahre alt sind. Ab 13 Jahren darf man regulär angemeldet sein. Wie sieht es aus, wenn Schüler sich selber anmelden? Welche Kontrolle können die Eltern oder auch Lehrer ausüben? Gibt es da Tipps? Das ist sicherlich ein Fall für unseren Medienpädagogen in München, Herr Nils Brüggen, bitte. Ja, also das ist tatsächlich ein Phänomen, das wir schon länger beobachten, dass immer jüngere Jugendliche oder Kinder auch Interesse daran zeigen an diesen Plattformen. grundsätzlich wurde es ja vorhin schon gesagt, man kann sich da anmelden, man kann ein falsches Alter angeben und damit können sich auch jüngere Kinder anmelden. Das ist erstmal eine Situation, mit der man arbeiten muss. Wenn man mitkriegt, dass das eigene Kind aktiv ist, würde ich ganz dringend raten, Eltern, dass sie sich einerseits mit der Plattform auseinandersetzen. Dazu gibt es Informationsmaterialien, auf die man zugreifen kann. Zum Beispiel auch bei uns aus dem Haus. Ich nenne jetzt einfach mal eine Adresse, webhelm.de. Da gibt es auch Elterninformationsmaterialien, beziehungsweise die kommen jetzt bald dann online. Webhelm wie Helm? Wie Helm, also wie Internethelm sozusagen. Okay. Oder auch clicksafe.de. Das sind Plattformen, Informationsplattformen für Eltern auch, wo man sich erstmal grundsätzlich informieren kann. Und dann würde ich ganz dringend raten, sich mit den Kindern auszutauschen. Mit den Kindern reden. Warum bist du da? Was willst du da machen? Und eben auf Augenhöhe mit den Jugendlichen diskutieren. Nicht unbedingt immer da so rangehen, ich weiß es alles besser, sondern mit den Jugendlichen sprechen. Warum bist du da? Warum willst du das nutzen? Gerade mit Kindern, die jünger sind, auch nochmal zu diskutieren, du darfst es eigentlich nicht nutzen. Das ist schon ein Thema, das man ansprechen sollte, finde ich. Und man könnte durchaus als Alternative hier zum Beispiel Messenger mit den Jugendlichen einrichten, dass sie sich dort mit ihren Freunden vernetzen können und auch Nachrichten schreiben und chatten. Also chatten und das durchaus auch, weil die Hörerin eine Lehrerin ist, das mal in der Schule anzusprechen, in der Klasse zu thematisieren, ist sicherlich auch keine schlechte Idee, oder? Auf jeden Fall. Thomas Meiner, bitte. Herr Jöst aus Münster möchte wissen oder Tipps haben zum Umgang mit dem Handy. Er sagt, dass Facebook warnt zwar denjenigen, der das Handy synchronisiert, dass er dann alles auf das Handy bekommt, aber diese Warnung ist auch schnell wieder weg und er fragt nun, wie kann man sich dagegen wehren? Ja, Philipp Roth vielleicht von allfacebook.de. Also wenn man die Genehmigung einmal gegeben hat, dann ist es wirklich schwer, die wieder rückgängig zu machen und die Daten löschen zu lassen. Da gibt es auch versteckt, sehr, sehr versteckt bei Facebook in einem Formular, wo das möglich ist. Wie findet man das? Auch über die Hilfe? Oder über die Hilfe. Oder wonach sucht man da? Also was ist für ein Suchbegriff, den man da eingibt, um da hinzukommen? Handy-Uploads löschen ist der Begriff, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber das werden wir auch nochmal, ich denke, da wird Thomas Meinert uns helfen, nach der Sendung auch nochmal auf die Website packen. Okay. Dann Dominik fragt, in Facebook posten manchmal Drittanbieter im Namen von Freunden Werbung oder Links zu Videos. Klicke ich dann auf den Link, wird meine Identität geklaut und die Werbung wird wieder in meinem Namen gepostet, also weitergegeben, ohne dass ich davon etwas mitbekomme. Was tut Facebook dagegen? Philipp Roth von allfacebook.de. Also quasi die neue Version des Spams sozusagen, dass Nutzer nicht selbst beeinflussen, was ihnen da gefällt. Das heißt, so ein Gefällt mir wird automatisch ausgelöst. Wenn man das sieht, es ist das Beste, möglichst schnell alle Beiträge zu löschen und in den Account-Informationen auch die Anwendung zu löschen unter den Privacy-Einstellungen. Also das ist sozusagen, indem ich auf den Link klicke, like ich das sozusagen oder werde Fan und dadurch wird das in meine Freundeskreise verteilt, die dann wiederum auf den Link klicken und damit das Liken oder Fan werden, ohne es zu wollen. Genau, Facebook arbeitet sehr stark dran, das zu unterbinden. Allerdings ist auch so ein bisschen Fuchs-und-Hase-Spiel. Wenn Facebook eine Anwendung da sperrt, sind 20 neue da. Deshalb ist es ein bisschen schwierig und deshalb sollte man vielleicht auch bei Facebook immer nachdenken, hat der Freund von mir wirklich gerade dieses Video gepostet? Ist das was, was er posten würde? Und natürlich auch die Freunde darauf hinweisen, wenn man sowas bei ihnen entdeckt, dass sie da automatisch reingelegt wurden. So, ich glaube, wir müssen langsam leider zum Schluss kommen. Wir werden sehen, ob unsere Experten vielleicht noch nach der Sendung unter facebook.com/deutschlandfunk auf übrige Fragen vielleicht noch Antworten finden, einige Minuten. Das war jedenfalls der Marktplatz zum Thema Facebook, das freundliche Monster und wie man es ohne Reue nutzen kann. Ich danke ganz herzlich Falk Lüke, Technikjournalist aus Berlin, Philipp Roth, Unternehmensberater und Blogger unter allfacebook.de sowie Nils Brüggen, Medienpädagoge am Institut für Medienpädagogik in München. Ich danke auch Thomas Meinert ganz herzlich für die Fragen. Die nächste Marktplatz-Sendung kommt, wie gewohnt, am nächsten Donnerstag, 21. Juli, 10.10 Uhr bis 11.30 Uhr. Thema dann ran an den Herd, Kochkurse für jeden Geschmack. Am Mikrofon dann meine Kollegin Susanne Kuhlmann. Und jetzt nach den 11.30 Uhr Nachrichten folgt, wie gewohnt, Umwelt und Verbraucher. Ein Thema ist dann, habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, habe ich natürlich jetzt nicht zur Hand, aber ich kann Ihnen die Sendung nur ans Herz legen, ist immer ein großer Genuss mit den Kollegen. Moderieren tut jedenfalls mein geschätzter Kollege Georg Ehring. Das war der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mein Name ist Philipp Banse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine grosame Woche. Und wie gesagt, wenn Sie noch Fragen haben, bitte schauen Sie doch vorbei. facebook.com/deutschlandradio. Da werden wir noch auf die verbliebenen Fragen hoffentlich ausführlich Antwort geben. Vielen Dank. Machen Sie es gut.